Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Ich sage jetzt erstmal schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen zu euch, den Radio-Zuhörern. Und gleich in ungefähr 15 Minuten begrüße ich dann auch die Zuschauer des WDR Fernsehens. Ja, ihr seid da. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, freie Talk-Radio-Show, wie immer Montagnacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, Mike, 25 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Mike, um was geht's? Erzähl. Weswegen hast du angerufen? Bitte? Weswegen hast du angerufen? Es geht darum, also seit 2,5 Jahren kenne ich eine Frau, ja. Stefanie. Ja. Und seit 2 Monaten haben wir regelmäßig Sex, sage ich mal. Wiederholen bitte, da war ein Störer in der Leitung. Achso, seit 2 Monaten ungefähr haben wir regelmäßigen Sex. Ja. Und das Problem liegt jetzt bloß daran. Moment, aber ihr seid seit 2,5 Jahren zusammen oder kennt Nein, ihr euch nur? Wir kennen uns nur, also zusammen sind wir nicht. Wäre schön, wenn wir zusammen sind. Achso, ihr seid einfach irgendwie gute Bekannte. Ja, und nun auf der Party haben wir uns kennengelernt. Ja, und jetzt habt ihr seit 2 Monaten Sex. Ja. Ja, ist doch toll. Ja. So weit, so gut. Aber? Tja, sie kam dann bloß eben halt einmal und fragte eben halt, ob sie dann bei mir mal übernachten dürfte. Habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Und dann kam sie gleich mit einer Reisetasche an. Ja. Und da waren dann so Sexspielzeug drin. Sag bloß. Und Rosenkerzen. Was? Rosenkerzen? Rosen. Rosenkerzen, achso. Nein, richtige Rosen, richtige Blumen. Achso, ach, Rosen und Kerzen, ich verstehe. Ja, und Handschellen. Ja, was dich natürlich wahrscheinlich völlig verschreckt hat alles. Was war noch da drin? Auf jeden Fall. Was war noch da drin? Ja, sie fing dann an. Oh, diese. Hallo. Ja, sie fing dann an. Achso. Nee, es war dann nämlich eben halt bloß so. Sie fing dann an, hat mich ans Bett gefesselt. Und fing dann an, mich eben halt mit Kerzenwachs zu beträufeln. Sag bloß. Ja, habe ich so eigentlich nichts dagegen. Das einzige Problemchen ist bloß irgendwie, ich kann damit nicht ganz so umgehen. Mhm. Und irgendwie möchte ich ja, dass ich mit der Frau zusammenkomme, dass wir von mir aus Familie gründen, was nicht alles. Ach, du wirst sogar mit der richtig eine Partnerschaft eingehen, würdest du gerne. Würde ich gerne machen. Das heißt also, du bist verliebt in die Frau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber die Frau offensichtlich in dich nicht so, oder? Jein, sage ich mal so. Also, sie hat genug Angebote, sage ich jetzt mal, von Männern gekriegt, die mit ihr zusammen sein wollten, die wesentlich besser aussehen als ich. Mhm. Sie hat aber jedes Mal gesagt, nee, sie hat im Moment alles, was sie braucht. Also, im Moment definiert sich eure Beziehung dadurch, dass ihr eine gute Bekanntschaft habt und auch seit 2 Monaten miteinander schlaft. Ja. Oder Sex miteinander habt. Ja. Den Sex können wir gleich noch vertiefend reden, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber ich frage das nur, um es klarzustellen, es ist kein Liebesverhältnis. Nein, ist es nicht. Also wenn ich jetzt sage, tut mir leid, heute kann ich nicht, ich habe eine Freundin da, also sie ist nicht eifersüchtig oder sowas. Mhm. Hat sie irgendetwas schon mal so bekundet, welche Gefühle sie zu dir hegt? Gesagt oder sowas hat sie nicht, bloß das ist das Einzige, was mir dann auffällt, wenn irgendwas anliegt, sei es zwecks irgendwie mal auf Party gehen, Disco gehen, Kino gehen, also ich muss jedes Mal dabei sein. Du musst jedes Mal dabei sein? Ja. Ja gut, also das sagt ja noch nichts darüber aus, ob sie wollte nicht, ich gerade sagen, das heißt, sagt auch nichts, aber... Also hört sich nicht so doll an? Ne? Nö, also nicht so wirklich so, also wir Händchen halten tun wir tun in der Öffentlichkeit rumlecken wie die Wilden, also rumknutschen. Mhm. Und ja, überwiegend unterhält sie sich mit mir. Gut, aber sie hat noch keinmal zu dir gesagt, ich bin verliebt in dich oder sowas. Nee, sowas hat sie noch nicht gesagt. Vielleicht ist es eine dominante Frau, die einfach einen Sklaven, einen devoten Mann braucht. Und vielleicht bist du so gestrickt. Damit sind wir beim Thema Sex. Also, es gibt diese Hardcore-Nummer. Hm. Immer. Immer? Nein, also zum Anfang war es nicht so. Also zum Anfang war es häufiger Sex, sag ich mal. Ich denke normal, so wie man das kennt. Ja. Und vor 2 Wochen erst kamen sie damit an. Stehst du denn da drauf? Nicht wirklich. Also. Warum machst du es dann mit? Gut, es war eine angenehme Sache. Also ich hab bloß eben halt Angst, sag ich mal, dass es irgendwann mal zu hart wird. Mhm. Also ich stelle es mir nicht so angenehm, mit heißem Kerzenwachs vollgetropfelt zu werden, angekettet vorm Bett zu liegen oder so, aber das fandst du dann doch schon ganz schön. Ja, es war recht angenehm, sag ich. Wo wäre denn bei dir die Grenze, wo du sagst, nee, weiter und also weiter geht's nicht? In dem Moment, wo es mir wirklich weh tut, sag ich mal. Hast du denn derlei Erfahrungen schon mal gemacht, so SM-Erfahrungen früher, oder ist das jetzt dein Einstieg in diese Welt? Das ist im Endeffekt der Einstieg in diese Welt. Also vorher hatte ich sowas noch nie gehabt. Und ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Bisher macht es dir Spaß, ne? Können wir so zusammenfassen. Es hat dich ein bisschen irritiert, aber es macht dir Spaß. Ja, die leichtere Form, wenn man es so nimmt, ja. Also ich habe auch schon von Bekannten gehört, dass das noch härter geht, also wo man richtig Striemen auf dem Rücken kriegt. Kann man machen, ja. Kann man machen. Wo man da dann auch in Plastikfolie eingewickelt wird und... Gibt's alles. Ja, das ist aber eine Sache, wo ich absolut nicht... Also nee, da komme ich gar nicht mit klar. Ja. Ist es denn so, dass du immer in der Rolle dessen bist, der sich anketten lassen muss und der quasi die devote Rolle spielt? Oder ist es auch schon mal umgekehrt? Nee, also angekettet hatte ich sie auch schon, aber da war normal Sex. Aber sonst so im Endeffekt Pflege verteilen oder sowas, da ist sie für zuständig. Da ist sie für zuständig. So, jetzt fragt sich der kluge Zuhörer und ich auch, was für ein Problem treibt Mike rum? Warum hast du angerufen? Ja, das Problem treibt mich eben halt daran, ich möchte zwar im Endeffekt sagen, alles schön und gut, bist ein nettes Mädchen, aber ich weiß nicht, die Sexspiele, die gefallen mir so, aber wie schon gesagt, ich habe Angst, dass es zu hart wird. Ja, dann sag dir ganz einfach, dass du auf harte Sachen nicht stehst und das Problem ist gelöst. Wo ist das Problem? Das Problem liegt dann daran, ich habe irgendwie aber auch keine Lust, dass sie dann sagt, okay, hat sich erledigt, ich suche mir einen neuen. Mhm. Also du willst sie bei der Stange halten, das ist es. Und du willst letztendlich, dass die Frau sich in dich verliebt. Und du glaubst, indem du immer mehr auf ihre Sexambitionen einsteigst, dass du sie vielleicht dadurch ködern kannst. Richtig interpretiert? Richtig. Ja. Ich meine, so kannst du es natürlich nicht schaffen. So kannst du keine Liebe bei jemandem erzeugen. Da kannst du bloß Interesse erzeugen. Und das bezieht sich dann wahrscheinlich nur auf den Bereich Sexualität. Aber so wirst du die Frau nicht in dich verliebt machen. So mit Sicherheit nicht. Ja, okay, das stimmt auch. Also... Ich sag mal, in meinen vorigen Beziehungen bin ich auch auf die Partnerin eingegangen, wenn sie was wollte, was möchte. Gut, das ist ja eine andere Geschichte, auf jemanden eingehen. Aber wenn man gänzlich wieder die eigene Natur und wieder den eigenen Geschmack handelt, dann ist, glaube ich, der Spaß am Ende. Ne? Ja, also da hört der Spaß auf jeden Fall auf. Also ich würde dir wirklich ganz klar sagen, Mike, mach das so weit mit, wie es dir Spaß macht. Und sage ihr aber auch ganz klar, hier und weiter nicht. Und versuche sie doch mal ganz einfach, vielleicht auch auf andere Art und Weise, interessiert zu machen für dich, dass du sie in dich verliebt machst. Es gibt ja noch andere Mittel und Wege als nur der Hardcore-Sex. Und versuche ganz einfach auch mal auszukriegen, was sie wirklich für dich empfindet. Vielleicht ist das so eindeutig, dass du überhaupt gar keine Chancen hast und dann solltest du dir das Ding abschminken. Na, also von Kollegen her so reden hören und sowas, glaube ich schon... Du sollst nicht vom Kollegen reden hören, du sollst sie selbst reden hören. Ja, du musst mit dir sprechen. Auch. Ja, das stimmt auch, aber bloß jedes Mal, wenn ich jetzt eben halt von dem Thema anfange und mal mich vernünftig mit ihr hinsetzen möchte, mal ein bisschen drüber reden, dann blockt sie immer ab. Gut, dann ist es dein Bier, dass du sie dazu bringst, dass sie nicht abblockt. Und das ist die nächste Aufgabe, die du bewältigen musst. Okay? Okay. Alles Gute, viel Erfolg. Jo. Tschüss. Das war Mike. Der gewisse Probleme mit seiner Frau hat, die ihn ankettet. Ronny, 30 Jahre, guten Morgen. Hallo Ronny. Hallo. Ich grüße dich. Hallo, hier ist Ronny. Ja. Deswegen hast du angerufen. Ja, wie gesagt, ich habe Probleme mit meinem Freund, beziehungsweise der mir was vor 2 Jahren gestorben ist. Dein Freund ist vor 2 Jahren gestorben? Ja, und... Du machst mal bitte dein Radio leise. Moment, kurz. Ja. Vor 2 Jahren gestorben, der Freund. War das eine Partnerschaft oder wart ihr? Das war eine Partnerschaft. Und wir hatten da, wie gesagt, ich habe ihn 96 kennengelernt. Mhm. Eigentlich durch einen ganz dummen Zufall in der Bäckerei. Mhm. Und ihm haben 2 Mark gefehlt für ein paar Brötchen, was weiß ich, was das war. Wie nett. Und so habt ihr euch kennengelernt, du hast ausgeholfen mit den 2 Mark. So ungefähr, ja. Auf jeden Fall habe ich ihn dann, hat er sich dann bei mir 1000 Mal bedankt und hat dann damit nicht gerechnet, dass er wartet. Und jedenfalls sagte er zu mir, Ei, ich möchte mich bei dir nochmal bedanken und würde mich freuen, wenn du, wenn wir uns etwas näher kennenlernen würden, denn ich habe schon öfters gesehen und so weiter. Also so hat es angefangen. Ja. Dann wart ihr 2 Jahre zusammen und dein Freund ist aber verstorben. Und mein Freund ist verstorben, ja. Und zwar habe ich dann 97, so Ende 97 hat er angefangen, hat auf einmal gesagt, wir sind dann so, Moment, wir sind dann im Januar 97 sind wir dann zusammengezogen. Mhm. Und Ende Januar hat er dann, wie gesagt, Ende Dezember. Ist ja nicht so genau, auf die Daten kommt es ja nicht so an. Ende Dezember 97, wie gesagt, hat er dann, wie gesagt, auf einmal gesagt, mitten in der Nacht, das war so gegen morgens 5:30, 6 rum auch noch, meint er dann, du Schatzi, ja, ich habe so eine Bauchschmerzen mit der Kopfweh und so weiter. Mhm. So. An was ist dein Freund denn dann letztendlich verstorben? Er ist verstorben an Brust- und Nierenkrebs. In welchem Alter? Mit 23. 23? 23 an Brust und Nieren. Ja, und jetzt, wie gesagt... Du bist, ich habe das, glaube ich, gerade ein bisschen durcheinander gehört. Er ist vor 2 Jahren verstorben, ne? Mhm. Aber ihr wart auch fast 2 Jahre zusammen, ne? Wir waren also 96, Jahre. Gut 3 Jahre. 3 Jahre zusammen, vor 2 Jahren verstorben. Nur ist es 2 Jahre her. Das ist natürlich eigentlich keine Zeit, wenn man jemanden Geliebten verloren hat. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie das Lied höre, Tränen passen nicht zu dir, dann, wie gesagt, muss ich immer an ihn denken, denn bin ich, sag mal, wie aus dem Haus, dann bin ich da, was soll ich sagen? War das sein Lieblingslied? Das war sein Lieblingslied. Kenne ich gar nicht, wer singt denn das? Da singt Katze oder Spatzen. Ach so. Tränen passen nicht zu dir, viel zu schade sind dafür. Ja, ja. Und jedenfalls... Dem Genre kenne ich mich nicht so gut aus. Aber jetzt, wo du es vorgesungen hast, ist es mir schon ein bisschen geläufig. Und jedenfalls meint er dann zu mir, Schatz, meint er, das Lied ist unser Lieblingslied. Und da, wenn eines Tages die Hochzeitglocken bei uns läuten, wie gesagt, soll das Lied erklingen. Ah ja. Ihr hattet also vor, auch zu heiraten? Ja, wir hatten vor, zu heiraten. Ja. Ist er denn zu Hause gestorben oder im Krankenhaus? Nee, er ist im Krankenhaus gestorben. Und zwar ist er am 11. Mai 98 reingekommen. Mhm. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Und ich war bei ihm und am 15. Mai, also einen Tag vor, also am 16. Mai hat er Geburtstag gehabt. Mhm. Und am 15. Mai morgens um 6:30 sagt er, gegen 6:30 sagt er zu mir, du, Ronny, sei ja, ich sterb nicht, ich werde wieder gesund, ja? Mhm. Sei ja, du bist gesund. Mhm. Und ich wusste schon, dass irgendwas, also im Laufe des Tages irgendwas passiert. Und das war dann auch der Todestag? Und morgens ging 6:30, da bin ich so langsam auf sein Bett eingetrostet mit. Ja. Und auf einmal habe ich nur gehört, wie auf einmal ein Herzstillstand war. Und da, wie gesagt, und da kannst du dir vorstellen, also da habe ich wirklich, da habe ich geschrien, nein! Mhm. Und wie gesagt, und ich bin heute noch nicht, also ich bin heute nicht drüber fertig. Mhm. Also es war eine große Liebe zwischen euch beiden. Ja, und ich war noch nicht drüber fertig, wie gesagt. Also ich aus dem ganzen Körper, wenn ich da jedes Mal den 15. den 15. und 25. Mai praktisch gedacht vor mir habe. Mhm. Und wie gesagt, und hast du denn in den 2 Jahren, das ist ja nun immerhin doch auch eine lange Zeit, hast du denn in den 2 Jahren so Menschen gehabt, mit denen du über deine Trauer hast reden können? Eigentlich sehr wenige. Das hast du. Ich habe zwar Freunde gehabt, mit denen ich überreden konnte, aber wie gesagt, die haben mich halt in dem Fall, Ronny, weißt du, was wir jetzt machen? Was? Meine Psychologin ruft dich jetzt mal gleich an, dann könnt ihr ganz in Ruhe reden. Ja, leg mal auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Okay, dann machen wir das. Okay, ciao. Okay. Jetzt begrüße ich die Fernsehzuschauer, die schalten sich nämlich in dieser Sekunde ein und ich sage herzlich willkommen an die Fernsehzuschauer. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einer neuen Domian-Woche. Wir haben hier schon angefangen im Radio. Ich bitte die kleine Verspätung zu entschuldigen. Wir haben wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt anrufen. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal, über was. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Steffi ist jetzt dran. Steffi ist 33 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Steffi, um was geht es? Weswegen hast du angerufen? Ja, und zwar, es geht darum, also im Juli dieses Jahr, am 2. Juli, bin ich fast vergewaltigt worden. Mhm. Ja, und ich habe momentan immer noch damit Probleme und... Was ist denn da genau passiert am 2. Juli? Ja, und zwar, ich sollte, also im Juli war mein Wagen für den TÜV fällig. Mhm. Und da sagten Bekannte halt zu mir, ich sollte den Wagen halt noch vorher nochmal überprüfen lassen. Mhm. Und er würde jemanden kennen, der sich den Wagen dann halt anschaut und der macht das dann auch, wie auch immer. Okay, dann, da ich momentan auch in der Zeit dann halt arbeitslos war, kam mir das auch gelegen. Mhm. Da habe ich so, okay, dann machen wir das halt. Und er hat mir dann die Telefonnummer gegeben. Mhm. Ich sollte dann halt ihn anrufen, einen Termin abmachen, mhm. was dann auch war. Und es war dann so abgemacht, dass er sich den Wagen abholt, sich das alles anschaut, was da gemacht werden soll, wie auch immer, und dann anschließend ein paar Stunden später den Wagen wieder zurückbringt. Das war einfach so ein Bekannter von dir? Ja, genau. Mhm. Und ja, gut, wie gesagt, ich habe mit dem Termin abgemacht, er hat den Wagen sich auch abgeholt und ist damit dann halt los. Mhm. Und war er derjenige dann auch, der das getan hat? Ja. Wie, wo ist es dann geschehen? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, er rief mich dann auch an, irgendwann abends so ab 10 Uhr. Mhm. Ich war dann halt mit Freunden unterwegs und ich sagte dann auch am Telefon, ob es nicht dann halt möglich wäre, dass ich das Geld, was ich ihm halt schulde, dann den Bekannten gebe, weil die sich auch kennen angeblich, mhm. weil ich dann auch keine Lust hatte, jetzt nochmal zurückzufahren. Ne? Mhm. Wenn man sag, erzähl mal den Tathergang, nicht also so ganz ausführlich. Ja, wie gesagt, was genau ist passiert? Also er kam dann an, hat den Wagen, wie gesagt, abgeliefert und ich habe ihm sein Geld halt bezahlt und dann sagt er zu mir, da er mit meinem Wagen dann hergefahren ist, ob ich ihn dann halt auch nach Hause fahren ja, könnte. Ja. Wow, für mich war das okay, dann habe ich so in Ordnung. Ja. Ich habe ihn dann halt mitgenommen ja. und er hat mir den Weg beschrieben und irgendwann landeten wir halt wirklich in so einer verlassenen, gottverlassenen Gegend mhm. und auf einmal aus heiterem Himmel, er griff dann halt den Lenkrad mhm. und an den Schlüsselbund und bringt den, also brachte den Wagen halt sonst zum Stehen. Mhm. Und ich war total erstmal schockiert, was los war. Und dann ja. sagte er, brauchst keine Angst vor mich, tu dir nichts. Ich wollte erst nur mit dir reden. So. Und mhm. da habe ich gesagt, hör mal zu, es ist spät, es gibt nichts zu reden, ich kenne dich überhaupt nicht und ich möchte einfach nur nach Hause. Mhm. Da stand ich ihr mitten im freien Feld, irgendwo in der genau, Dunkelheit. Genau. Dunkel. Ja, ja, genau. Und er griff mich dann halt an den Hahn. Mhm. Und dann sagte er, ich soll ganz ruhig sein, ganz lieb sein und er würde mir dann halt nicht wehtun. Mhm. Und ja. Was hat er gemacht? Ich habe erst gar nicht so, ich sage ja, ich war total erstmal schockiert und da sagt er, er wurde dann halt aufdringlich und ich habe dann nur noch geschrien. Also er griff dich ja. an den Haaren? Ja. Hat die Haare festgehalten? Er versuchte mich erstmal zu küssen. Ja. Und anschließend, also er hatte die Tür dann halt in der Zeit auch irgendwie abgeschlossen, dass ich dann nicht auf dem Wagen konnte. Mhm. Er hatte den Schlüsselbund, meine Tasche, mein Handy, mhm. wie auch immer. Also ich konnte an nichts mehr ran. Na gut, du warst ja auch im Moment in seinem Griff. Ja. Und dann machte er halt den Sitz mal hinten, mhm. so dass er dann halt, er wollte dann halt zu mir rüber. Mhm. Ja, und dann habe ich erstmal versucht, mit dem zu reden, weil ich dachte, vielleicht würde das ja helfen. Mhm. Und ja, also für mich war der wirklich nicht ganz normal, weil im einen Moment streichelte er mir die Haare und er sagte, ja, Schätzchen, ich werde dir doch nichts tun, ich werde dir doch nie im Leben wehtun. Mhm. Und im anderen Moment, wenn ich da sagte, lass mich und wie auch immer, dann wurde er dann halt richtig wütend. Mhm. Er packte mich wieder an den Haaren und schrie dann, wenn du jetzt nicht das tust, was ich will, dann werde ich dir die Fresse polieren. Hast du dich gewehrt? Ja, natürlich, was man halt wehren, ja, also was das wehren. Ja, natürlich ist es nicht, es kann ja auch sehr gefährlich sein, wenn man sich dann... Ja, das war ja, wo ich auch halt Angst hatte, weil... Wie gesagt, hast du dich gewehrt? Ja, natürlich, ja. Aber... Wie hast du dich gewehrt? Ich habe ihn dann halt weggeschubst, wie auch immer, mhm. und, aber wie gesagt, das war auch, ich habe auch Angst gehabt, weil das war so ein 1,80 ja, mal... Ist klar, natürlich, das ist dann völlig klar, dass man da Angst hat. Wie ging das denn weiter oder wie hat es dann aufgehört? Oder wie hat sich die Situation aufgelöst? Ja, auf jeden Fall, das ging dann halt stundenlang hin und her mal... Stundenlang? Mal, ja, wirklich, also das ging, also ich, für mich kam es wirklich ziemlich lange vor, mhm. sag ich jetzt mal so. Kam es denn, es kam nicht zum Geschlechtsverkehr? Nein. Wie kam es? Ja, wie kam es, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr kam? Ja, und zwar, also wie gesagt, dieses Hin und Her, diese ganze Diskussion mhm. und wie auch immer. Und ich habe dann nur noch, wie gesagt, versucht mit ihm zu reden auf die Art und es hat nicht funktioniert. Und dann sagte er irgendwann mal, also er griff mich dann halt rüber auf seine Sitz. Ja. Hm. Er holte mich dann rüber. Ich saß dann halt vor ihm, also ja, Beifahrer unten auf dem Boden. Und Moment, er holte sich auf, er holte dich halt auf seinen Sitz und dann saß du bei meinem Sitz rüber. Ja. Er mich dann halt rüber und wo so warst? Ja, und dann habe ich nur noch gedacht, also wenn ich da jetzt da unten liege, wie auch immer, und er über mir, dann ist sowieso alles vorbei. Und ich habe dann halt am Lenkrad festgehalten, wie auch immer, so kam das dann, dass ich dann auf dem Boden saß und er dann halt auf diesem Sitz. Wie, und du saß auf dem Boden vor ihm? Vor ihm, ja. Also auf dem Boden des Fahrersitzes? Ja, Beifahrer, ja. Beifahrer. Beifahrer, ich bin ja gefahren. Ach so, war es genau. Mhm. Ja. Und er machte schon halt die Hose langsam auf. Und da habe ich sowieso schon Panik gekriegt. Und dann habe ich nur noch gesagt, pass mal auf. Weil er dann halt drohte und wie auch immer. Er hat mich dann in der Zeit auch ein paar Mal geschlagen. Mhm. Dann habe ich nur noch gesagt, okay. So, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen verkürzen. Ja, was genau ist jetzt, wie ist das ausgegangen? Das heißt, es ist nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen? Nein, ich bin nicht. Hat er dich geschlagen? Genau, also ich habe... Wohin hat er dich geschlagen? Bitte? Wohin hat er dich geschlagen? Also ins Gesicht. Ins Gesicht. Ja, auch. Wie kam es dazu, dass er nicht weiter gewalttätig kam, wurde? Er hat es sein lassen, ja, weil ich irgendwann mal aus dem fahrenden Wagen rausgesprungen bin. Also du hast dann wieder das Fahrzeug in Bewegung gesetzt? Ja, weil ich ihm gesagt habe, ich tue alles, was er will, ich bin dann auch lieb und nett, aber nur nicht hier. Aber du bist dann losgefahren? Ja. Und bist dann aus dem fahrenden Wagen rausgesprungen? Ja. Mitten im Dunkeln irgendwo? Ja. Weil das war der einzige, weil das war für mich der einzige. Und er hat das Auto nicht zum Stehen gebracht und ist doch wieder zurückgekommen? Klar. Er ist dann wieder zurückgekommen zu dir? Nein, ich bin jetzt zwar rausgesprungen, aber er hat mich auch am Arm noch festgehalten. Und weil ich dann halt Angst hatte, dass er mich dann nochmal reinzerrt, habe ich dann halt meine Beine unter den Wagen reingeschoben, sodass ich dann halt wenigstens die Kraft hatte, dass er mich dann nicht reinzieht, weil... Also, gut, also du bist aus dem Auto rausgesprungen. Genau. So, genau. Und was ist er dann weiter mit dem Auto weggefahren oder hat er noch versucht, dich zu suchen? Nein, er saß, ja. Er saß und griff mir noch am Arm. Also er hat noch meinen Arm noch festgehalten. Mit einem Arm war ich ja noch drin. Gut, aber wir waren ja schon ein bisschen weiter, nämlich dass du aus dem Auto raus warst. Ja. Bist du denn aus dem Auto rausgekommen? Nein, das ist es. Ich bin rausgesprungen. Also ich habe den Wagen aufgemacht. Und wie endete das Ganze dann? Ja, und wie gesagt, dann hat er zu mir gesagt, immer mal, also er hätte endlich kapiert, dass ich es nicht möchte, dass ich das nicht will. Er hätte das so verstanden, dass ich das möchte. Und ich weiß heute noch nicht, wie er drauf kommt, weil... Mhm. So, jetzt, wie löste sich die ganze Sache dann auf? Wann hast du dich von diesem Mann getrennt? Naja, wie gesagt, ja, er sagte, er macht nichts mehr, er hat es mir auch versprochen, wie auch immer. Und ich hatte keine andere Möglichkeit, weil ich war, wie gesagt, das war eine gottverlassene Gegend. Was okay, meine Frage war, wie sich die Sache wieder gänzlich aufgelöst hat. Genau, hast du ihn dann irgendwo... Ist er dann irgendwann ausgestanden? Nein, ich musste einsteigen und ihn noch nach Hause fahren mit meinem Wagen. Mhm. Was ich auch dann halt getan so. Habe. Und das ist dann ist er dann auch ausgestiegen und das war's dann? Ja, ja. Ich habe ihn vor die Tür abgesetzt. Mhm. Hast du Anzeige erstattet? Ja, sofort. Mhm. Was ist daraus geworden? Gar nichts. Mhm. Das ist ja für mich momentan auch das Schlimmste, dass sich da wirklich nichts tut. Und ich weiß auch gar nicht, was... Dich hat die ganze Sache, deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig für dich, dass so hintereinander zu erzählen oder genau oder klar zu erzählen, dich hat das umgehauen, das Ganze, und beschäftigt dich immer noch, obwohl schon einige Monate vorbei ist, weil du wahrscheinlich dann auch Höllenangst ausgestanden hast. Ja, natürlich. Ich bin ja auch noch in psychischer Behandlung. Mhm. Und seitdem, also ich habe auch Schlafstörungen, ich habe auch mittlerweile damit angefangen zu essen und so halt wieder auf. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, damit wir beide uns jetzt nicht erquälen in aller Öffentlichkeit und du bist aufgeregt. Ja, ja. Ist ja auch verständlich. Dass du das mal ganz einfach auflegst und wir dich, das heißt meine Psychologin, die Elke, ganz in Ruhe anruft. Ne? Und dann kannst du ihr alles nochmal in allen Einzelheiten erzählen. Und vor allen Dingen kann die Elke dir, das ist ganz wichtig, auch noch ein paar Hilfsangebote machen und ein paar richtige, gute Ratschläge. Ja, deswegen hatte ich dich ja halt auch angerufen, Domian, weil ich dachte, vielleicht könntest du mir sagen, was ich da machen kann. Also jetzt nicht in psychische oder so, weil wie gesagt, ich bin ja schon in Behandlung, aber... ob ich da überhaupt eine Möglichkeit habe, außer die Anzeige, weil es sich wirklich nichts da in der Richtung tut. Genau, das ist jetzt noch eine juristische Frage, da bin ich noch nicht so versiert. Nee, klar. Aber auch die Psychologen, das sind zwar keine Juristen, aber die haben gerade was, was diese Gewaltgeschichten angeht, haben die auch ihre Erfahrung, auch einiges Wissen. Du legst mal bitte auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay, ja? Alles Gute und alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, auch. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Melanie ist da. Melanie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Melanie. Du bist Melanie. Ja, genau. Ja, du hast ein bisschen tiefe Stimme. Ich dachte, jetzt ist das vielleicht ein junger Mann oder so. Ach so, nee, das bin ich. Das ist du. Gut. Ja, ich rufe an, weil mein Ex-Freund sich im Kleister suhlt. Was heißt das denn? Er suhlt sich im Kleister. Ja, genau. Ist ja also, Anstreicher vom Beruf. Nein. Er arbeitet im Lager. Er arbeitet im Lager, aha. Ja, also er legt sich so Lacklaken auf den Boden. Ah, es geht jetzt sexuell, ich merke schon. Genau. Ja. Und dann rührt er sich Kleister an und setzt sich das... Richtigen Kleister, also Tapetenkleister? Ja, genau, Tapetenkleister. Lag ich also nicht so falsch, ne, mit dem Anstreicher? Ja. Ja, und? Und dann schüttet er das da drauf und setzt sich da rein und schmiert sich von oben bis unten ein und hat dabei eine Jeanshose und ein T-Shirt an und guckt sich dabei im Spiegel an. Ja, und guckt sich dabei im Spiegel an? Ja, genau. Also er liegt, also wir stellen uns das vor, das ist sein Lacklaken, ne? Ja. So wie du es gerade beschrieben hast. Und da kommt der Kleister, der Tapetenkleister drauf. Der junge Mann in Jeans und in T-Shirt. Genau. Legt sich da rein, wälzt sich da drin. Nein, er nimmt es so hoch und schmiert sich dann mit den Händen da drin so ein und bringt seine Anziehsachen in diesem Kleister aus und so. Ah, er zieht sich währenddessen dann noch aus? Oder? Ja, er zieht sich um. Also er zieht immer wieder neue Sachen an. Wie? Er zieht denn die Jeans aus? Und zieht sich eine neue an. Und zieht sich eine neue an? Genau, und schmiert die dann auch wieder mit Kleister ein. Aha. So, und dann? Und dabei guckt er sich an im Spiegel? Ja, genau, und dabei holt er sich dann halt irgendwann einen runter. Ah, also es kommt dann doch zu einer sexuellen Handlung. Ja, genau. Aha. Ja, gibt's alles, ne? Gibt's alles. Ja. Du hast gerade gesagt, dein Ex-Freund, ne? Ja, genau. Das heißt, du hast damit große Schwierigkeiten gehabt und hast dich deshalb von ihm getrennt, oder hatte das... Ja, richtig, weil er sagte, er macht das lieber, als mit einer Frau zu schlafen. Oh, das ist natürlich kein Kompliment für dich gewesen, ne? Genau. Also Tapetenkleister und ein Lacklaken vorzuziehen vor der netten Melanie ist natürlich hart, ne? Genau. Nee, aber wir sind ernst. Du hast ihn dabei erwischt, ne? Ja, ich bin instant wieder reingekommen, hatte den Haustürschlüssel und er war da gerade am Machen und am Tun. Wie lange warst du mit ihm zusammen gewesen vorher? Ich war vorher mit ihm 3 Wochen zusammen. Ach so, na, dann ging es ja noch. Das war keine große Sache. Aber dennoch warst du wahrscheinlich geschockt, ne? Ja, doch. Er hatte von dieser Affinität zu solchen Dingen dir nichts erzählt? Nee, er hat mir das nicht erzählt. Ja. Hast du hinterher noch mal ein bisschen eingehender mit ihm darüber geredet, was das ist? Das ist ja doch schon krass, wenn man so drauf ist. Ja, also ich hatte mich mit ihm unterhalten und er hat das irgendwie als 12-Jähriger oder so festgestellt, indem er sich in diesem Zeug, was man in die Badewanne schüttet, gesuhlt hat. Mit dem Zeug, was man in die Badewanne schüttet? So Schaumbadzeug, oder? Ja, genau. Das ist ja auch so glitschig und so. Genau, ja. Hat dich das befremdet oder gar angeekelt? Ein wenig, ja. Mhm. Und da war für dich dann schon klar, nachdem er das dann auch gesagt hat, dass er das lieber hat als letztendlich eine Frau oder dich, dass du sagtest, nee, mit dem kann ich nicht zusammen sein. Ja, richtig. Ja. Und du wolltest mal anrufen und mir das mal erzählen? Ja, genau, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Absolut, habe ich auch noch nie gehört. Immer was Neues. Tapetenkleister und Lacklaken ist natürlich ein ganz neues Schmankerl, was ganz Besonderes. Genau. Ja, aber du bist ein ganz normales Mädchen. Ich bin ganz normal. Du magst Blümchensex, schönen Sex, leidenschaftlichen Sex, so wie sich das gehört. Genau. So soll es auch sein. Dann danke ich für den Anruf und für die nette kleine Geschichte. Ja, gut, bitte. Und wünsche, dass du dann einen Freund... Hast du einen Freund im Moment wieder? Nein, momentan. Nee, dann wünsche ich dir einen Freund, der nicht auf solche Sachen steht. Ja, gut, danke. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Wolfgang, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Wolfgang. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich also vorab in einer Beziehung stecke mit einer Frau. Ja. Und da so eine Sache ja auch sehr glücklich bin eigentlich. Und aber ein heimlicher Transvestit bin sozusagen. Ein heimlicher? Ja. Mhm. Länger schon? Ja, eigentlich schon ziemlich lange. Das geht schon über 10 Jahre hinweg. Und wie lange bist du mit der Frau zusammen? Jetzt seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Ihr lebt auch zusammen? Hier ist eine Fernbeziehung. Ich wohne halt in Mönchengladbach und sie in Braunschweig. Ach so. Was heißt denn heimlicher Transvestit? Ich liebe es, mich wie eine Frau zu verkleiden. Ja. Auch sehr sexy auszusehen, auch nuttig meinetwegen auszusehen. Mhm. Und auffallend ist bei mir immer, wenn ich mir ein bisschen Mut angetrunken habe sozusagen, dann, mich Männern anzubieten. Sprich, mich mit denen zu verabreden halt oder allerdings nur auf sexueller Ebene, ohne Zärtlichkeiten, ohne Zuwendung. Das darauf fahre ich dann noch halt ab in dem Moment. Also du praktizierst das, was ich schon oft hier in der Sendung gehört habe, nicht nur in deinen eigenen Verbänden, sondern wenn du dich richtig aufgebrezelt hast, gehst du auch raus. Ja. In die Szene, in die Schulenszene oder wo auch immer hin. Genau. Ja? Ja. Und du bist aber eigentlich ein heterosexueller Mann. Eigentlich ja, richtig. Aber wenn du in diese Rolle reinschlüpfst, quasi in diese Frauenrolle, mutierst du insofern auch zur Frau, dass du gerne mit Männern Sex hast. Ja, genau. So. Ja? Ja. Und das macht dich dann auch an und erfüllt dich mit Leidenschaft. Ja, aber nur dann in dem Augenblick, wenn ich ihm halt mich angetrunken habe, mich mutig getrunken habe. Direkt danach, nach der sexuellen Handlung, ist mir schlecht und ich will nur weg und das nicht wahrhaben. Ach so. Aber was sind das jetzt für Männer, die du da, nach denen du auf Jagd gehst? Sind das Schwule oder sind das Heteromänner? Das lässt sich nicht so eingrenzen, denke ich. Es sind Schwule meistens. Welche Art von Mann ist mir eigentlich relativ egal dann. Hauptsache, die behandeln mich in dem Moment als Frau und nehmen mich auch so als Frau. Wie sieht denn dann, ohne jetzt in die Details und zu pornografisch zu wirken, wie sieht die Sexualität denn dann aus? Wenn du sagst, die soll mich wie eine Frau behandeln und mich auch wie eine Frau nehmen, was heißt das? Dass sie mich benutzen zum Teil eben auch halt. Und meine Fantasie ist dann auch dahingehend, dass ich dann halt gerne so, ja, weiß ich, wie ich es sagen soll, so gerne so Girly-Klamotten trage und dann halt auch als Lolita oder als Mädchen von den Männern halt auch genommen werde. Ja, das ist für mich ein sehr großes Problem. Ja, wo passiert das immer? Passiert das dann bei den Männern zu Hause? Passiert das irgendwo in welchen Kneipen, im Hinterstübchen oder bei dir zu Hause? Also ausschließlich bei denen dann halt oder halt ich lerne diese Männer dann halt in einschlägigen Kneipen dann kennen. Und wenn ich dann in meiner Fantasie an diese Treffen, die ich hatte, zurückdenke, ist es ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was ich mir auch bei der Selbstbefriedigung immer wieder vor Augen führe und dann auch ein schönes Erlebnis habe sozusagen, das aber im Grunde verabscheue. Ja. Ja. Das heißt, bei diesem sexuellen Akt kommt es dann auch immer und regelmäßig zum Analverkehr? Ja. Ja. Du entkleidest dich ganz oder lässt du dann auch noch so etwas Weibliches an dir? Hast du irgendeine Unterwäsche, ein BH oder irgendwas an, dass du so für dich auch das Gefühl hast, währenddessen sogar, dass du eine Frau bist? Ja, das ist mir ganz wichtig, dass ich eben das Gefühl habe, dann halt dann noch als Frau genommen zu werden, was denn das Wort ist, und auch halt mich als Frau noch fühlen zu können. Das heißt, irgendein Accessoire, etwas Weibliches, ist an dir während des sexuellen Aktes? Ja, muss sein. Muss sein, absolut. Für mich ja, absolut. Ja. Wie oft kommt denn das vor, dass du dann auf die Rolle gehst und dass du diese Sexualität lebst? Relativ selten. Wenn ich es jetzt mal mit einmal im Monat beziffere, dann recht intensiv wohl. Und dann lebe ich halt auch alle perversen Gedanken sozusagen halt auch immer noch aus. Ja. Weiß das sonst irgendjemand, dass du diese geheime Welt noch lebst und dass du in der agierst? Weiß es noch nicht. Sonst ist es aber ganz streng geheim. Ja, also deine Arbeitskollegen würden aus allen Wolken fallen. Um Gottes Willen. Zum Beispiel deine Freundin sowieso. Ja. Wenn ihr eine Fernbeziehung habt, stelle ich mir vor, dass deine Freundin auch oftmals übers Wochenende oder vielleicht auch mal länger bei dir zu Besuch ist. Genau. Wo versteckst du denn deine ganzen Frauenkleider? Im Keller. Im Keller? Ja. Da kommt sie nicht rein? Nein. Wo kaufst du die und wie kaufst du die ein? Ja, das ist ganz schön peinlich manchmal. Oder halt, es bedarf einer großen Willenskraft oder Überzeugungskraft selbst, Geschäfte zu betreten. Das glaube ich. Ja, also... Vor allen Dingen, du musst die Sachen ja auch anprobieren, damit die passen. Wie machst du das? Gehst du offensiv damit um oder sagst du, das ist was für meine Freundin, ich habe die gleiche Figur oder will sie überraschen oder wie machst du es? Habe ich schon drüber nachgedacht. Nein, also ich bestelle aus Katalogen zum Teil und gehe zum Teil allerdings auch in Geschäften dann rein und sind dann immer seltsame Situationen, wo ich dann so versuche von mir abzuwenden, als wäre es nicht von mir und dann belanglos gucke, dabei schaue ich dann schon genau drauf, welche Größe ich denn brauche. Gab es denn schon mal seltsame Reaktionen von Verkäuferinnen? Nein, ich bevorzuge dann auch SB-Geschäfte, also wo man günstig kaufen kann. Wenn du dann in voller Montur ausgehst auf die Rolle, ich vermute mal, dass du in einem Mietshaus wohnst. Nein, das Eigentum. Ah, in einem eigenen Haus. Ja. Das heißt, ja gut, aber da gibt es ja sicherlich auch Nachbarn, die dich rausgehen sehen können oder wieder nach Hause kommen sehen. Hast du da keine Sorge? Ne, das mache ich ja eher versteckt. Also, dass es möglichst keiner sieht. Im Dunkeln und du huscht dann schnell irgendwie raus. Ja, ganz genau. Und du bist so verkleidet, dass die dich wahrscheinlich sowieso nicht erkennen würden. Ne? Genau. Ja. So, nun hast du seit 3 Jahren eine Freundin, eine feste Beziehung, eine Liebe. Ja, eine sehr Liebe. Eine große Liebe. Das ist die Liebe fürs Leben. Die Liebe fürs Leben. Ja. Und seit 3 Jahren gehst du einmal im Monat quasi fremd. Circa, ja. Circa. Wie hältst du das gewissensmäßig aus? Sehr schlecht. Hm. Das ist auch mein großes Problem dabei. Hm. Hast du mit deiner Freundin schon mal überhaupt so ein bisschen annähernd über diese Thematik mal geredet? Kann ich mit meiner Freundin nicht drüber sprechen, weil die eher konservativ gelagert ist und über diese Themen, also diese Themen sind für die nicht, also nicht zu diskutieren. Also das versteht sie überhaupt nicht. Mhm. Gab es vorher in deiner Zeit, als du mit ihr nicht zusammen warst, gab es Phasen, wo du noch näher auch an Männern dran warst, wo du auch so den schwulen Sex gesucht hast, oder bezieht sich das ausschließlich auf diese Rolle als Frau? Das bezieht sich nur auf diese Rolle als Frau, ja, genau. Was denkst du, wie das weitergeht? Ich weiß nicht. Also einerseits finde ich das sehr erregend und schön. Halt auch eben, wie eben bereits erwähnt, bei der Selbstbefriedigung ist ein sehr schönes Gefühl für mich. Andererseits real, also in der Realität, ist es für mich nicht annehmbar. Und das ist also eine Sache, die sich sehr stark in der Fantasie abspielt bei mir. Und keine Ahnung, ob da irgendwelche Komplexe hinterstecken, denke ich vielleicht mal wahrscheinlich auch. Erinnerst du dich noch an das erste Mal, als du das gemacht hast? Ja. Wie war das? Erzähl. Unheimlich aufgeregt, tierisch aufgeregt. War allerdings auch zu dem Zeitpunkt betrunken, sonst hätte ich den Mut wahrscheinlich nicht gehabt. Und das als solches fand ich unheimlich geil. Aber wo bekamst du, hast du damals die Kleider herbekommen, als plötzlich die Idee da war? Das muss man ja vorbereiten. Ja, ich sag mal, dieses heimlich Transvestitsein ohne sexuelle Kontakte, die hatte ich schon lange vorher, indem man sich diese Kleider besorgt. Ach so. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, mein Gott, wenn das nur so für dich lebt, vielleicht ist das ja auch so, dass du mit dem Mann mal was machen möchtest. Und das habe ich dann auch in die Karten gesetzt. Naja. Schützt du dich immer, wenn du diesen Sex mit den Männern hast? Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich, ja. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Du lebst in zwei völlig, völlig entgegengesetzten Welten. Das ist... Ne? Vollkommen entgegengesetzten Welten. Genau. Wie sieht denn so die Zukunftsplanung zwischen dir und deiner Freundin aus? Du sagst, ihr habt jetzt eine Fernbeziehung. Tut sich denn da irgendetwas an, dass ihr vielleicht mal zusammenzieht oder vielleicht auch heiraten wollt oder weiß ich was? Also wie gesagt, das ist die Frau meines Lebens, denke ich. Und ich möchte sie auch heiraten auf jeden Fall und auch eine Familie gründen später. So, aber alles geht nicht, ne? Alles geht nicht, ja. Hast du denn in diesen 3 Jahren schon mal es für dich zumindest versucht, diese Welt zu reduzieren oder vielleicht sie ganz abzulegen? Absolut, ja. Ich habe also zum Beispiel jetzt vor nicht allzu geraumer Zeit, vor 4 oder 5 Monaten, halt sämtliche Klamotten, die ich mir so im Laufe der Jahre angesammelt habe, in 2 große Altkleidersäcke gesteckt und weggeschmissen. Ich hatte auch noch Perücke noch dazu, das ebenfalls dann vernichtet sozusagen. Und meine Schminkutensilien auch. Und wollte dann einen Schlussstrich drunter ziehen, weil ich gesagt, das kann es nicht sein irgendwo. Und das ist eine psychische Sache, die ich irgendwie durchlebe. Da dürfen andere eigentlich nicht mit in... Ich wollte sozusagen ein ganzer Mann sein. Ja. Dann, ja. Aber es ist wie eine Sucht und du bist rückfällig geworden und hast dir wieder Klamotten gekauft. Nein, das noch nicht, nein. Ach so, das ist noch ganz frisch. Ja, die Fantasie ist nach wie vor die gleiche, aber ich werde so wieder Kataloge. Ach so, das heißt, der Keller ist im Moment leer. Es gibt keine Pumps im Keller und kein Minirock. Richtig. Ah ja. Leider. Ja. Und ja, wie gesagt. Einerseits ist es ja toll, dass du es gemacht hast. Ne? Ja. Ich glaube ja auch, dass man irgendwann im Leben, was auch immer so in einem lebt, dass man irgendwann eine Priorität setzen muss und auch eine Wertung vollziehen muss. Nämlich die Wertung, die hast du gerade ja zu mir schon gesagt, das ist die Frau meines Lebens. Und die liebe ich und mit der möchte ich leben, mit der möchte ich Kinder haben, mit der möchte ich eine Familie gründen. Das andere ist mir zwar auch wichtig, aber das ist mir noch wichtiger. Jetzt ist die Frage, wie man das miteinander verknüpft. Miteinander verknüpfen wird man das nicht können, vermutlich. Weil es ganz unterschiedliche Dinge sind und deine Frau es nicht mitmachen würde. Verständlicherweise. Ja. Verständlicherweise. Und du hast ja selbst auch gesagt, dass es für dich ja nicht nur pure Lust ist. Richtig. Dass es für dich vor allen Dingen, wenn es dann geschehen ist, dir unangenehm ist, vielleicht sogar, du hast das Wort nicht gebraucht, aber ich sage es, dass man dich vielleicht sogar anekelt. Ist so, ja. Ist so, ne? Ja, ist so. Genau. Also, Ich würde an deiner Stelle, Wolfgang, da das ja doch ein sehr, sehr komplexes Ding zu sein scheint und dich beschäftigt das ja, dich ja so sehr lange und in den verschiedensten Variationen, ich würde mir da professionelle Hilfe suchen. Ich würde zu einem Sexualtherapeuten gehen. Uiui. Ja, inwiefern, weil ich denke wirklich, das ist halt eine psychische Sache. Nein, um auch einfach mal zu klären, mit einem Fachmann zu klären, was ist das? Was bedeutet das in mir? Woher kommt es? Muss ich es wirklich haben oder kann ich es in einer andere Weise vielleicht irgendwie auch umwandeln in etwas anderes, was ich dann auch mit meinem anderen Leben wieder, was kompatibel ist mit dem anderen Leben. Und das kannst du nur, wenn du einen Menschen hast, der sich richtig in dieser Thematik auskennt. Alleine wirst du es, glaube ich, nicht schaffen. Also Domian, ich hatte vor 5 Jahren hatte ich war ich in einer Gruppentherapie, Psychotherapie drin. Mhm. Und da ist halt eben rausgekommen, dass ich sehr stark von meiner Mutter abhängig bin. Ja. Und ich denke schon, da gibt es einen Zusammenhang. Es mag sein, ich würde auch nicht in eine Gruppe gehen. Ich würde mir auch ganz gezielt einen Therapeuten aussuchen, der sich gerade mit dieser Thematik, die dich umtreibt, wirklich sehr gut auskennt. Die meisten Therapeuten kennen sich damit nicht aus. Nee. Nein, natürlich nicht. Es ist einfach zu speziell. Das ist eine Frage der wirklich guten Recherche. Ich würde dir gerne behilflich sein. Du weißt, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen habe, eine Psychologin. Ja. Und wir sind ausgestattet mit sehr vielen Anlaufadressen und Recherchetipps. Vielleicht können wir dir einfach eine Adresse vermitteln, eine Hilfestellung geben. Ja. Also meine Überlegung nochmal gesagt, ich glaube, du musst das mit einem Fachmann bespiegeln, besprechen und bearbeiten. Nur so kannst du in irgendeiner Weise eine Ruhe für dich finden. Mhm. Also, wir machen es immer so, du legst auf, ja. Wir, das heißt Elke, ruft dich zurück und ich hoffe, dass sie dir vielleicht dienlich sein kann mit auch ein paar guten Hinweisen. Ja, das wäre super. Alles Gute von Herzen. Domian, und schönen Dank für deine Ratschläge sozusagen und deine Sendung ist echt geil. Dankeschön. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ganz kurze Pause. 1 Uhr. Jetzt haben wir zu spät angefangen im Fernsehen, nun können wir auch nicht so eine lange Pause machen. 1.42 Uhr und 34 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Morgen haben wir ein Schwerpunktthema, morgen heißt das Thema, ich war Opfer von Gewalt. Das ist unser Thema morgen. Heute und morgen immer die gleiche Telefonnummer 0800 5678 111 und die immer gleiche Faxnummer 0800 5678 110. Ich freue mich jetzt, dass Tanja hier ist. Tanja ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domia. Hallo, Tanja. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Weil ich denke, dass mein Mann dass er unter Sexsucht leidet. Und ich nicht weiß, wie man da vorgehen soll. Erzähl mal, wie das so abgeht bei euch. Ja, also erstmal muss ich jeden Morgen mit meinem Mann Sex machen, also wirklich jeden Morgen. Gnadenlos, jeden Morgen. Jeden Morgen, auch wenn ich zu dem Nein sage, der ist dann so lange am Nerven, bis der dann immer sagt, ja, nun komm doch. Und bist du auch berufstätig? Nein, ich bin Hausfrau, ich habe ein kleines Kind. Du hast ein kleines Kind. Ja. Um wie viel Uhr musst du dann ran, immer? Ja, morgens, wenn ich die Augen ausmache und der wird dann auch wach. Wann ist das so ungefähr? Doch, 10 Uhr so rum. Achso, dann habt ihr es aber gut, dann schläft er auch lange. Ja, der geht zur Zeit nicht arbeiten. Achso. Aber dann bist du doch längst auf, wenn du ein kleines Kind hast. Also. Ja, die schläft Gott sei Dank lange morgens. Die schläft, dann habt ihr es aber wirklich Glück, habt ihr Glück und ihr habt es gut. Ja. Gut, also musst du dann morgens um 10 Uhr, du musst jeden Morgen um 10 Uhr ran. Ja. Obwohl du gar nicht willst. Ja, und dann kann ich auch noch so oft Nein sagen und sage, ich habe keine Lust. Der geht mir dann so lange auf den Sack, bis ich dann sage, boah, Mensch, dann mach endlich. Mhm. Und manchmal, das ist ja selbstverständlich, ich bin dann jeden Morgen um 10 Uhr dann geil, dass ich dann sage, ja, toll, jetzt machst du mal wieder Sex mit meinem Mann, ne? Dass ich dann da auch manchmal gar keine Lust zu haben. Kann jeder verstehen. Dann einfach dann nur da liegt, ja, und dann mach das dann und dann fertig. Und das ist jeden Morgen so. Und wenn ich dann mal keinen Sex mit dem mache, dann ist es so schlimm, dann ruft er diese 090er-Nummern an und da habe ich jetzt schon auch über 6.000 Mark hinbezahlt. Wie bitte? Ja. 6.000 Mark in welchem Zeitraum? Jetzt innerhalb von einem Jahr. Und dann, ich habe auch mein Telefon absperren lassen für 090er-Nummern. Dann also, habe ich 080er-Nummern sperren lassen, also, aber der findet immer irgendeinen Weg, damit er irgendwie zu irgendwelchem Sex kommt. Wie lange seid ihr zusammen? Wir kennen uns seit 96 und sind jetzt 2 Jahre verheiratet. 2 Jahre verheiratet. War das immer schon so oder hat das in den letzten Monaten oder Jahren zugenommen? Ich würde sagen, ja, so kurz nachdem wir geheiratet haben. Wurde es heftiger? Ja. Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, jeden Morgen. Ja. Jeden Morgen muss sein, fängt, nörgelt er an dir rum und bedrängt dich. Ja. Abends dann auch nochmal oder zwischendurch? Also ich habe ihn ja mal gefragt, wenn er könnte, also vielmehr wenn ich dann wollte, dann würde der mindestens 2-3 Mal am Tag mit mir Sex machen. Aber er lässt dich dann doch am Tage in Ruhe, wenn du morgens dich hast hingegeben? Ja. Dann ja. Ja, ich meine, wir haben auch das kleine Kind und ich meine, ich kann ja nicht den ganzen Tag hier nur für den rumliegen. Damit der hier seine Lust an mir ablassen kann. Ist das mittlerweile für dich so eine nervige Sache geworden, dass du schon überhaupt gar keine Lust mehr hast, mit ihm zu schlafen? Ja, also wenn ich abends schon einschlafe, dann weiß ich ganz genau, morgens muss ich ihn wieder ranhalten. Und das ist ja dann wirklich ätzend. Das ist nicht Sinn der Sache, ne? Das nervt. Das ist ja auch nichts Schönes dann mehr. Wann hast du denn das letzte Mal wirklich mit Spaß und Lust mit ihm geschlafen? Ja, ich meine, das gibt es ja auch schon mal dann morgen, wo ich wach werde, dann gefällt mir das ja auch. Mhm. Dann habe ich da ja auch Spaß dran. Mhm. Aber ist nicht so oft. Nicht so oft, nee. Ja. So, jetzt erzähl mir das nochmal ein bisschen genauer mit den 090er-Nummern. Also wenn du da nicht mitmachst, dann ruft er diese Nummern an. Er ist arbeitslos im Moment. Ja. Das heißt, du bist ja auch zu Hause, bist Hausfrau. Ja. Er sitzt dann in einem Raum und telefoniert mit 090. Und nee, du... Nee, der macht das immer ganz geschickt, der schickt mich dann weg und sagt, ja, wolltest du nicht mal hier hingehen oder dahin? Achso, du bist dann nicht in der Wohnung, wenn er 090 anruft und dabei dann onaniert. Ne? So das, ist es doch. Ja, das war gestern noch. Hat er noch zu mir gesagt, ja, du kannst ja, wenn du willst, mal zu einer Freundin fahren. Mhm. Und das war, heute per Zufall rufen die mich von diesen Nummern da an, um mir die Post dann hier hinzuschicken. Und sonst hätte ich das jetzt auch nicht gewusst. Aha. 6.000 Mark in einem Jahr schon vertelefoniert, nur für Sex. Mittlerweile musst du doch eigentlich einen richtigen Hals auf deinen Mann haben, oder? Ja. Du klingst also noch so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen freundlich noch, oder täusche ich mich da? Ja, das stimmt. Meine ganze Familie, meine Freunde und so, die sagen mal, ich wäre bescheuert. Ich hätte ihn schon längst rausgeschmissen. Ich meine, das sind ja nicht nur die einzigen Sachen, die hier so vorgefallen sind. Das heißt, ihr habt sonst auch Stress miteinander und Spannung? Ach, der ist mir auch schon fremdgegangen. Da hat er mich schon verhauen, alles. Der hat verhauen auch schon. Dass jeder gesagt hat, ja, den hätte schon längst rausgeschmissen, aber... Er hat dich geschlagen schon? Auch, ja. Oft schon? 2-mal richtig. Was heißt denn richtig? Ja, dass ich einen Falschen hatte und sowas. Also volle Kanne ins Gesicht gekriegt. Ja. War der besoffen oder war er voll da? Nee, der hatte getrunken. Hat er sich entschuldigt danach? Ja. Aber es ist trotzdem dann nochmal vorgekommen. Ja, aber jetzt hat er mir geschworen, er macht das nicht mehr. Hör mal, Tanja, jetzt sehe ich hier auf meinem Computer, da steht immer so der Name und das Alter von meinen Anrufern. Da steht Tanja 22 und da steht noch was. Ich will fragen, ob das stimmt. Hier steht, der Freund sitzt daneben, will aber nicht auf Sendung. Stimmt das? Ja, der hat ja auch gesagt, der gibt das mir ja selber noch nicht mal gegenüber zu. Aber also er sitzt jetzt neben dir und du erzählst das jetzt alles in aller Öffentlichkeit. Was für ein Gesichtsausdruck macht er? Ja, der sieht das ja selber ein. Mhm. Der sieht ja auch selber ein, dass der ein Problem damit hat. Mhm. Und der will ja auch eigentlich, dass dem damit geholfen wird. Ich meine, der findet das ja selber auch nicht toll, dass er mich mit den Nummern da so in die Scheiße reitet und nicht so viel Schulden habe. Und ihr habt ja wahrscheinlich sowieso nicht viel Geld, ne? Ja. Ja. Nach allem, was vorgefallen ist, ich meine, er hat dich 2-mal geschlagen, da, das ist ja schon das Allerschlimmste überhaupt, was passieren kann in einer Ehe, finde ich, in einer Beziehung. Dennoch, wie würdest du denn dein Gefühl zu ihm beschreiben im Moment? Ist da noch Liebe? Ja, das ist ja, also ich habe immer gesagt, wenn ich meinen Mann nicht lieben würde, dann hätte ich das alles gar nicht mitgemacht. Dann hätte ich den schon längst rausgeschmissen und hätte gesagt, ja. Das heißt, weil du den so sehr liebst und weil ihr auch eine junge Familie seid, hast du das bisher alles so hingenommen und geduldet quasi auch, ja. um euch zu retten, sage ich mal, um die Familie zu retten. Liebt er dich denn? Tja, ich will hoffen, dass er mich liebt. Das sagt er dir aber nicht. Der sagt mir auch, der bringt mir auch manchmal Blumen mit und schenkt mir, heute hat er mir zum Beispiel noch Pralinen geschenkt und so. Mhm, aber dann manchmal denke ich, wenn er so Sachen macht, denke ich, dann kann er mich doch nicht lieben. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Das habe ich die ganze Zeit gedacht, während du das erzählt hast. Ich höre auch wirklich irgendwie so heraus, dass du wohlwollend bist und ihm eigentlich immer wieder eine Chance gegeben hast oder ihm auch eine Chance geben willst. Weil da wohl doch noch viel Gefühl ist und vielleicht auch die Verantwortung für das Kind und eure Familie. Aber da muss er sich aber auch ein bisschen anders verhalten. Das ist ja gerade das, wenn man miteinander lebt, wenn man verheiratet ist oder ein Paar ist, muss man aufeinander Rücksicht nehmen. Und wenn man dann ein Kind hat und vielleicht arbeitslos ist, muss man noch mehr aufeinander Rücksicht nehmen. Da kann man nicht einfach plump so seine eigenen Interessen durchhauen. Und wenn er dich, ich weiß gar nicht, ob er mich jetzt hören kann. Kann er mich hören? Ja, der hört. Dann kannst du es ihm gleich nochmal sagen. Mhm. Wenn er wirklich dich liebt, dann darf man nicht so mit seiner Frau umgehen, wie er mit dir umgeht. Das musst du ihm wirklich klar machen. Ja, das glaube ich, kann ich dem 100-mal sagen. Der will das ja vielleicht auch, aber irgendwie, manchmal denke ich, da ist, als hätte er wie ein Brett vorm Kopf. Mhm. Wie alt ist er? Der ist ein Jahr jünger wie ich, 21. 21. Meinst du denn, dass er so offen ist, dass er, gut, er traut sich jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit zu reden, ist ja auch okay, kann man ja auch verstehen. Wäre er denn bereit, vielleicht in einem privaten Rahmen, bei einem Eheberater zum Beispiel, sich zu äußern und zu reden, dass er vielleicht da mal ein paar Mal hingeht? Ja, das habe ich den ja auch schon gefragt. Und ich habe jetzt auch mit dem Sex, das ist ja nun wirklich nicht normal. Mhm. Eben, das ist ein Punkt von vielen, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Somit hast du, ne, da hast du angefangen mit, aber es kamen ja noch andere Aspekte. Ja, da hat er ja auch gesagt, da will er ja was gegen machen. Und ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie man da irgendwie so Sachen angehen kann. Gut, und deshalb ist es sehr richtig, dass du angerufen hast. Weil A, möchte ich euch beide dazu ermutigen, dass ihr zu einer Eheberatung geht. Das muss ja nicht oft sein, vielleicht 2, 3, 4, 5 Mal. Vielleicht nicht mal so oft. Mhm. Ne, da sitzt also ein, das muss man sich vorstellen, ihr geht zu einem Menschen, der sich sehr gut auskennt und ihr seid alleine mit dem in einem Raum und jede Partei sagt so seinen Standpunkt und man kommt halt ins Gespräch und das ist eine neutrale Person, die so ein bisschen vermittelt. So wie ich jetzt auch eine neutrale Person bin und die auch so ein bisschen meine Meinung sage. Aber da bist du halt mit einem Fachmann oder ihr mit einem Fachmann zusammen. So, das fände ich sehr schön, wenn ihr das machen würdet. Und das Zweite ist, das heißt meine Psychologin wird dir gleich ein paar Adressen geben oder auch noch ein paar Tipps, wie du in deiner Umgebung an eine solche Eheberatung kommst. Ja. Okay? Ja. Dann bestell ihm mal schöne Grüße. Mach ich. Und sag ihm, das Allerschlimmste, was er getan hat, ist, dass er dich geschlagen hat. Ja. Das Zweitschlimmste ist, dass er fremdgegangen ist. Ja. Und das Drittschlimmste ist, dass er so einen Druck auf dich ausübt und dich zu Dingen mehr oder weniger zwingt, die du nicht möchtest. Ja. Und wenn ihr beide euch lieb habt, müsst ihr aufeinander Rücksicht nehmen, muss er auch auf dich Rücksicht nehmen. Da muss er sich halt ab und zu mal einen alleine runterholen, auch ohne 090, wenn er so einen starken Trieb hat. Aber er muss auf dich, auf seine Frau Rücksicht nehmen. Ja. Das muss er. So, du legst jetzt auf, wir rufen zurück, die Elke ruft zurück und versorgt dich mit den entsprechenden Adressen, okay? Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Vivian, halt, wo ist sie? Hier ist sie. 27 Hallo? Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Vivian. Toller Name. Künstlername, davon ab. Ein Künstlername? Im Ernst? Ja, bist du Künstler? Ja, möchte mich noch nicht so ganz öffentlich, sage ich mal so. Ah, ja. Weil ich nicht weiß, wer zuschaut. Ich verstehe. Aha. Um was geht's? Ich hab das Problem, ich bin seit einem Jahr, bin ich Hure. Mhm. Mein Freund und ich, wir kommen damit sehr gut klar. Du bist in einer festen Beziehung? Ja. Ja, seit wann? Über ein Jahr. Auch seit einem Jahr? Ja, über ein Jahr. Mhm. Und ich habe es meinen Eltern vor einem halben Jahr erzählt. Mhm. Wie mutig. Wie mutig? Ja, es war zwar alles unter Tränen, aber ich dachte mir, ich möchte meine Eltern nicht mehr belügen, sage ich mal so. Bin damals schon mit 15 Jahren ausgezogen. Muss ich dazu sagen. Mhm. Und damals habe ich halt sehr viel gelogen und jetzt mag ich es einfach nicht mehr. Vivian, jetzt erzähl mir mal die Ursache dafür, den Grund, warum du entschieden hast, ich werde jetzt Hure, ich gehe in dieses Geschäft. ja, ich sag mal so, das hat schon sehr viel früh angefangen, mit, also im frühen Alter. Und ja, dann irgendwann, sage ich mal, bin ich sehr besoffen, muss ich dazu sagen, losgegangen in irgendeine Kneipe. Und da, wo halt auch so das Milieu ist. Mhm. Und habe gesagt, also ich möchte arbeiten, weil ich halt in finanziellen Nöten war. Du sagst, das hat angefangen im frühen Alter? Ja, ich sag mal so mit 22. Also dass du so damit mit dem Gedanken gespielt hast? Ja, ja. Mhm. Mhm. Und irgendwann bin ich halt losgezogen in so eine Kneipe, sage ich mal. Mhm. Und da habe ich auch jemanden kennengelernt, wo ich also eventuell nach Frankfurt runtergehen sollte. Mhm. Den Mann kannte ich auch überhaupt nicht. Mhm. Ja, hin und her. Und dann hat sich das Ganze zerschlagen. Ja. Weil irgendwann, wo ich wieder nüchtern war, habe ich mir gedacht, Mensch Mädchen, was machst du da? Aber vor einem Jahr ist es dann handfest geworden. Ist handfest. Wie kam das? Hast du da im nüchternen Zustand gesagt, okay, jetzt mache ich es, ich wende mich jetzt an den und den und leg los, oder wie? Nee, das war halt, weil ich da auch noch in finanzielle Nöte war, sage ich mal. Und irgendwo, ich wusste nicht mehr ein und aus und habe mir gedacht, also, einfacher kannst du das Geld nicht verdienen. Gut, aber man entscheidet das so für sich. Aber wie macht man das? Dann stellt man sich an die Straße, geht man in ein Bordell und sagt, ich möchte hier arbeiten, oder wie? Nee, ich habe da also halt einen Freund kennengelernt, mit dem ich jetzt zusammen bin. Und er kennt, das sage ich mal, schon aus seiner Familie her. Was kennt er aus seiner Familie? Das Milieu. Ah. So halt auch die Prostitution. Ist er Zuhälter? Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Ne? Also ganz normaler Dachdecker, sage ich mal, ist ganz von mir. Das heißt, über den Freund bist du dann in das Milieu gekommen? Mehr oder weniger, weil das halt durch seine Familie kannte er das schon. Mhm. Ne? Und dann hast du damit angefangen. Und der Freund hatte da auch, obwohl er familiär davor belastet ist, hatte er keine Bedenken, dass seine Freundin Vivian das jetzt auch macht. Hatte er keine Bedenken? Nein, überhaupt nicht. Und arbeitest du jetzt, arbeitest du auf der Straße, arbeitest du jetzt in einem Bordell? Nee, das ist alles, ich habe in so einem Club angefangen, sage ich mal. Da habe ich halt nachts abends gearbeitet. Mhm. Und jetzt mache ich das halt so privat in Wohnung. Ach so. Das heißt also, ne? Du hast du dich ja gemacht? Ich verstehe. Du hast du dich ja bei mir gemeldet. Heißt das, dass da doch irgendein Problem vorliegt? Oder wolltest du es mir einfach mal so erzählen, nach dem Motto, man kann auch so leben? Nein, ich habe einfach das Problem, dass meine Eltern damit nicht klarkommen. Ach so. Also meine Eltern verstoßen jetzt meinen Freund, den sie aber auch schon vorher kannten, wo ich das noch nicht erzählt habe. Und sie verstoßen dich nicht? Nein, mich nicht. Mhm. Und sie verstoßen den Freund, weil sie ihm die Schuld geben, dass er dich da reingezogen hat? So ungefähr. Und ich sag mal, meine Eltern sagen einfach so, der Mann, der kann mich nicht lieben, wenn er mich dafür eigentlich freigibt. Mhm. In Anführungsstrichen so. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich meine, das ist ja auch eine Überlegung, die wäre mir auch nicht fremd. Mich würde das auch stutzig machen, wenn ich jetzt Eltern wäre oder als Bekannter auch. Schutzig machen insofern schon, dass ich kann mir das nicht vorstellen, mit einem Partner, einer Partnerin zusammen zu sein, die als Hure arbeitet oder als Stricher und ich sage, okay, mach mal. Ich will das jetzt gar nicht bewerten bei euch, wenn ihr euch da miteinander arrangiert habt, ist ja okay. Aber mich befremdet das auch ein bisschen, das sage ich jetzt nur als Erklärung vielleicht, als wie deine Eltern reagieren. Dann das Verhältnis zu deinen Eltern ist aber auch nicht so besonders gut, ne? Wenn du sagst, du bist mit 15 schon ausgezogen. Nee, ist nicht so gut. Mhm. Ich meine, es hat sich jetzt ein bisschen mehr gefestigt, sag ich mal, wo ich halt mit 15 ausgezogen bin. Mhm. Jetzt muss ich ja zusagen, dass meine Mutter also noch schwer krank ist. Mhm. Ich denke mal, wenn sie nicht so schwer krank wäre, also hat im Moment Krebs, sage ich mal so. Mhm. Ist sie sehr schwer krank? Ich denke mal, Krebs ist schon... Mhm. Dann frage ich mich auch, warum du dir das unbedingt dann gleich auch hast sagen müssen. War das nötig? Das wusste ich vorher noch nicht. Das war also, wo ich meinen Eltern das erzählt habe. Ich habe es erstmal hauptsächlich meinem Stiefvater erzählt. Mhm. Und ich habe auch zu ihm gesagt, er soll es meiner Mutter nicht erzählen, weil meine Mutter hat also zig Krankheiten gehabt, tralala. Gut, aber es ist dann halt auch durchgesickert, ne? Und, naja, logisch. Mhm. Ja, weil ja. Eltern erzählen sich das halt. So, die Problematik ist, die Eltern verstoßen deinen Freund jetzt, nachdem sie das erfahren haben. Ja, und ich stehe halt zwischen zwei Stühlen, verstehst du? Mhm. Ich möchte meinen Eltern irgendwo nicht wehtun. Weißt du, wo ich jetzt im Moment, in welcher Problematik ich stecke? Dass in 30 Sekunden diese Sendung zu Ende ist. Ja. Ich aber gerne natürlich will, dass dir in irgendeiner Weise noch geholfen wird oder dass man mit dir redet. Das heißt, du legst auf und wir rufen gleich ganz schnell zurück. Okay? Ja, okay. Bis gleich. Tschüss. Gut, danke. Tschüss. Meine Lieben, das war's für heute. Kerstin Klinger in der Technik. Morgen heißt unser Thema Ich war Opfer von Gewalt. Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Telefonnummer. Um 1 sind wir da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss.